WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. Vor 65 Millionen Jahren sterben die Dinosaurier aus. Manchmal hat man ganz einfach Pech. Das gilt auch für Planeten. Da kommt ein Meteorit mit einem Durchmesser von 10 Kilometern, eine Riesenkugel von 10 Kilometern Durchmesser angerauscht, mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, die wir hier auf der Erde gar nicht kennen, von vielen, vielen Kilometern in der Sekunde. Und bringt nur eines mit sich: Zerstörung. Und schlägt dann im Bereich jetzt von Mexiko ein und erzeugt einen gigantischen Feuerball, der dann eben auch Staub und Gestein bis in die Erdatmosphäre herumwirbelt. Und den blauen Planeten ins Chaos stürzt. Das ist eben der ganz entscheidende Punkt, dass wir ganz, ganz viel Staub in die Erdatmosphäre bringen, sodass eben für alle Lebewesen auch das Sonnenlicht wahrscheinlich erstmal einfach weg ist. Peter Schulte ist Geologe. Und hat das Ereignis erforscht, das vor 65 Millionen Jahren die Erde veränderte. Und sie wirklich bitter frieren müssen, wenn sie nicht sogar zum Teil erfrieren, weil die Temperatur ganz, ganz schnell, ganz stark runtergeht. Also wie so ein eisiger Schock, der sich über die ganze Erde im Prinzip zieht. Ein Großteil der Arten wurde in den Tod gerissen. Darunter auch die Lebewesen, die uns bis heute wie keine anderen faszinieren. Dinosaurier. Der Meteorit aus dem Universum besiegelte ihr Schicksal. Das wäre so für mich der hauptverantwortliche Bösewicht im Prinzip, ja. Doch stimmt das wirklich? Sind die riesigen Echsen einem Brocken aus dem All zum Opfer gefallen? Oder ereilte die Giganten der Urzeit ein ganz anderes Schicksal? Es ist stockdunkel. Draußen ist schon längst die Sonne untergegangen. Und auch im Frankfurter Senckenberg-Museum brennt kein Licht mehr. Die Ausstellungssäle sind verwaist. Nur die Dinosaurier warten dort auf die letzten Besucher der Nacht. Und Eva Gebauer wird den mutigen Gästen den Weg weisen. Denn sie leitet die Taschenlampenführung. Außerdem machen wir das so, dass wir schön zusammenbleiben. Denn es möchte schließlich keiner dann doch hier bleiben. Man weiß ja doch nie so genau, was passiert. Nachts allein im Museum. Ein paar Kinder werfen ihren Eltern ein paar ängstliche Blicke zu. Doch jetzt gibt es kein Zurück mehr. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Langsam setzt sich die kleine Gruppe in Bewegung. Nur mit Taschenlampen bewaffnet. Kleine und große Dino-Fans. Und gemeinsam reisen sie nun in ein Land vor unserer Zeit. Vor etwa 230 Millionen Jahren ging es los. Das Zeitalter der Echsen. Da erschienen die ersten Dinosaurier auf der Erde. Und entwickelten sich zum Herrscher des Superkontinents Pangaea. Rund 165 Millionen Jahre haben sie das Gesicht des Planeten geprägt. Bis zum Ende der Kreidezeit und dem Beginn des Tertiärs. Brachiosaurus, Triceratops und natürlich auch der Dinosaurier, vor dem wir nun gerade stehen. Im unruhigen Licht der Taschenlampen sind seine großen Zähne gut erkennbar. Was würdet ihr denn sagen, was er gefressen hat? Fleisch. Ein riesiger Jäger, der nichts fürchten musste. Der König der Dinosaurier. Wisst ihr, was das für einer ist? 6 Tonnen schwer, 12 Meter lang und 5 Meter hoch. Wer ihn anleuchtet, lässt die Schatten an der Wand tanzen. Und fast sieht es so aus, als ob der riesige Dinosaurier noch einmal zum Leben erwacht. Tyrannosaurus Rex gehört zu den größten Dinosauriern, die gejagt haben. Das erzählt am nächsten Morgen Bernd Herkner. Er ist der Direktor des Senckenberg-Museums. Das Licht ist wieder eingeschaltet. Aber ein wenig gruselig sieht der T-Rex auch bei Tag immer noch aus. Bernd Herkner steht gerade direkt unter dem Maul mit den spitzen Zähnen. Damit konnte der dann auch wirklich kraftvoll zubeißen. Und hat alles gefressen, was ihm so in den Weg kam. Auch andere Dinosaurier. Widerstand war zwecklos. Und fliehen auch. Also ein heutiger Elefant kann es im Spurt kurzzeitig so auf 35, sogar 40 Stundenkilometer schaffen. Und beim Tyrannosaurus Rex würde ich da nicht viel drunter gehen. Es gab tausende von Dinosaurierarten und jedes Jahr werden neue entdeckt. Ihren Namen haben die schrecklichen Echsen Mitte des 19. Jahrhunderts bekommen, von dem englischen Anatom Richard Owen. Und bis heute streiten Wissenschaftler darum, was diese Giganten zu Fall brachte. Bücher, Studien und Untersuchungen sollen dieses Rätsel klären. Und den Schlüssel zum letzten Geheimnis der riesigen Echsen hat Daniela Cimanski. So, ein Augenblick, hier muss ich rasch mal aufschließen. So, und dann bitte hereinspaziert. Die Bibliothek. Ein kleiner, enger Raum, in den mehrere Regale hineingepfercht sind. Bücher stapeln sich überall, auch noch auf dem kleinen Schreibtisch. Und ein bisschen unübersichtlich sind auch die vielen verschiedenen Theorien zum Aussterben der Dinosaurier, erzählt die Museumspädagogin. Denn es ist ja keiner dabei gewesen. Das, was wir haben, das sind nur ein paar Spuren, ein paar Indizien. Und deswegen gibt es auch ganz viele verschiedene Theorien, wie die Dinosaurier ausgestorben sind. Da hilft nur eines. Abarbeiten. Eine Theorie nach der anderen. Und deshalb holt die Biologin erstmal ein paar Bücher aus den Regalen. Und wen nehmen wir denn dann noch? Wen nehmen wir denn dann noch? Hier. Und noch ein paar. Und der hier, der hat auch ganz viel über das Aussterben der Dinosaurier geschrieben. Bis der Stapel groß genug ist. Okay, dann schauen wir mal nach. Theorie Nummer 1. Tod durch Heuschnupfen. Naja, fast das gesamte Zeitalter der Dinosaurier gab es keine Blütenpflanzen. Die tauchen erst gegen Ende des Dinosaurierzeitalters auf. Und da hat ein Forscher mal gemeint, naja, vielleicht sind sie alle an einem dicken Heuschnupfen ausgestorben. Dann ein kleines bisschen ernster gemeint, dann die Überlegung, dass sie vielleicht tatsächlich mit diesen neuen Pflanzen nichts anfangen konnten. Dass die vielleicht einfach nicht genügend Nahrung für so ein großes Tier bereitgehalten haben. Denn wenn man sich mal belegt, von so ein paar kleinen Blümchen wird man nicht satt. Also, dass die vielleicht zu wenig zu fressen gehabt haben. Richtig überzeugt klingt die Biologin nicht. Und erzählt deshalb auch schon von Theorie Nummer 2, Tod durch Insekten. Spannende Frage ist, sind die Insekten durch die Haut der Dinosaurier durchgekommen, um sie zu stechen oder um irgendetwas Fieses zu übertragen? Schwer zu sagen, sagt Daniela Cimanski. Ich denke, dass die Leute, die Insektentheorie spannend finden, dass die vielleicht sich anschauen, wie heutzutage Insekten einfach Krankheiten übertragen und sie sagen, naja, wäre denkbar, dass es bei den Dinos auch so war, aber man kann es leider nicht jetzt bei den Dinos wirklich beweisen. Ja. Dann bleibt nur noch Theorie Nummer 3. Doch die ist allerdings etwas pikant. Also diese pikante Theorie, die vermutet das Aussterben der Dinosaurier darin, dass hinterher vielleicht nur noch Männchen übrig geblieben sind, die dann eben keine Weibchen mehr gefunden haben. Und zwar sind Dinosaurier ja Reptilien gewesen. Und bei Reptilien ist es so, dass das Geschlecht eigentlich darüber bestimmt wird, wie warm oder kalt es war, als die Eier gelegt wurden. Ob die eher wärmer oder kälter waren, ja, ob die im Nest eher oben oder unten gelegen haben. Und das entscheidet dann darüber, ob daraus ein Männchen oder ein Weibchen schlüpft. Und wenn es zum Beispiel jetzt auf der Erde deutlich kälter geworden ist, dann vermuten einige Forscher, könnte es sein, dass aus den letzten Gelegen dann nur noch so ein paar frustrierte Männchen rausgeschlüpft sind und keine Weibchen mehr gefunden haben. Ja, und dass es dann mit den Dinosauriern dann recht schnell zu Ende gegangen ist. Eine nette Idee, wie viele andere auch. Doch sie alle haben eines gemeinsam. Zur Gewissheit werden sie nur, wenn sie auch belegt sind. Und das ist eben bei ganz vielen dieser Theorien zum Aussterben der Dinosaurier nicht der Fall. Lange haben Forscher die abstrusesten Ideen zum Aussterben der Dinosaurier entwickelt. Bis heute. Doch seit 1980 ist etwas anders. Seitdem gibt es Belege für eine bestimmte Theorie. Denn Forscher machen in diesem Jahr eine Entdeckung. Sie finden in einer Gesteinsschicht ungewöhnlich große Mengen des Elements Iridium. Die Schicht hat sich genau am Übergang vom Zeitalter der Kreide zum Tertiär abgelagert, also offenbar exakt zu dem Zeitpunkt, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Das Besondere? Auf der Erde kommt Iridium nur selten vor. Häufiger ist es in Körpern aus dem Universum. Damit ist die Impact-Theorie geboren. Demnach ist ein Meteorit aus dem All auf der Erde eingeschlagen und hat das Ende der Dinosaurier besiegelt. Was den Forschern zunächst noch fehlt, ist der Einschlagskrater. Doch Anfang der 90er Jahre werden sie fündig, in der Nähe des mexikanischen Dorfes Chicxulub. Und haben dann gesehen, dass das eine große, runde Struktur ist, die jetzt etwa auch 200 Kilometer im Durchmesser ist. Und da haben sie dann gesagt, das muss irgendwas sein. Und tatsächlich war es ein Krater, erzählt Peter Schulte. Der promovierte Geologe von der Universität Erlangen-Nürnberg hat selbst Untersuchungen dort durchgeführt und musste dafür vor allem bohren. Der Krater ist jetzt mittlerweile unter etwa so 700 bis 1000 Meter Sediment auch verschüttet, der ist begraben, den gibt's so jetzt nicht mehr zu sehen. Und dennoch sprechen die Proben für Peter Schulte eine eindeutige Sprache. Er ist von der Impact-Theorie überzeugt. Der Meteorit Chicxulub hat vor 65 Millionen Jahren das Ende der Echsen verursacht. Das ist das eine Szenarium. Sagt jedoch der Professor vom Institut für Geowissenschaften der Universität Heidelberg, Wolfgang Stinnesbeck, und widerspricht damit der Standardlehre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur an dem einen Einschlag an der Kreide-Tertiärgrenze gelegen haben kann, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Ich glaube, es waren mehrere Ereignisse, die zeitlich hier einfach zusammenkamen. Stinnesbeck hat eine andere Erklärung. Und die ist irdischen Ursprungs. Die Erde, vor etwa 65 Millionen Jahren. Auf der anderen Seite der Welt. Weit entfernt von Mexiko. Speiende Vulkane, überall. Diese Lavamengen, die haben natürlich auch eine riesige Menge an Gasen mitgebracht. Sicherlich Wasserdampf in der Hauptsache, aber eben halt zusätzlich Kohlendioxid, was als Treibhausgas bekannt ist, und Schwefeloxide, die die Atmosphäre vergiftet haben könnten. Und aufgrund dieser möglichen durch den Vulkanismus ausgelösten Veränderungen des Klimas und der Vergiftung der Atmosphäre könnten die Dinosaurier ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Und noch etwas anderes macht Stinnesbeck stutzig. Auch er hat Proben im Chicxulub-Krater genommen und datiert. Dabei ist er zu einem anderen Ergebnis gekommen. Stinnesbeck ist überzeugt, der Krater ist 200.000 Jahre zu alt. Das heißt, man müsste sagen, es kam zum Einschlag und 200.000 Jahre passiert nichts und dann erst passiert etwas. Das halte ich für unwahrscheinlich, denn die Konsequenzen, die sollten unmittelbar auf einen solchen Einschlag folgen. Das ist aber genau nicht der Fall. Für Stinnesbeck gibt es deshalb nur eine Schlussfolgerung. Chicxulub hat die Dinos nicht getötet. Und für die Iridium-Anomalie hat er eine andere Erklärung. Es muss also noch ein weiteres Ereignis gegeben haben und das liegt ziemlich nah an der Kreide-Tertiärgrenze selber. Ein zweiter Meteoriteneinschlag, diesmal zum passenden Zeitpunkt. Nur der Krater dazu fehlt noch. Den kennen wir nicht. Es gibt eine Möglichkeit, dass der im Indischen Ozean zu finden wäre, aber wenn man ganz ehrlich ist, dann muss man sagen, bislang ist der noch nicht gefunden worden. Für immerhin zwei Theorien gibt es Belege. Entweder die Dinosaurier sind durch die Folgen des Chicxulub-Einschlags gestorben oder es hat mehrere Einschläge gegeben, unterstützt von reichlich Vulkanismus. Seit vielen Jahren tobt dieser Konflikt unter Wissenschaftlern weltweit. Es sind zwei Lager, Impact gegen Multikausaltheorie. Der Streit um das Ende der Dinosaurier wird wohl nicht so schnell aussterben. Dabei ist er vielleicht gar nicht notwendig. Vielleicht könnte ich Ihnen da was ganz Schockierendes sagen. Wir reden die ganze Zeit vom Aussterben der Dinosaurier. Dinosaurier sind gar nicht alle ausgestorben. Es gibt noch welche. Und die Museumspädagogin Daniela Cimanski erklärt diese versöhnliche Theorie. Naja, bei den Dinosauriern sind, also denkt man natürlich immer nur an die Großen, die ausgestorben sind. Aber es gab ja auch viele kleine Dinosaurier, kleine Fleischfresser. Und aus denen hatten sich wahrscheinlich schon vor 150 Millionen Jahren die ersten Vögel entwickelt. Und die Vögel, die überleben das Aussterben vor 65 Millionen Jahren. So, dass einige Forscher dann immer sagen, hey, Dinosaurier sind doch gar nicht ausgestorben, bloß nennen wir sie heutzutage Vögel. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 5:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. wdr.de